1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Und ja, wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Steffi. Und Steffi ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Steffi. Oh Gott, wo fange ich an? Sag mal ein Stichwort zu deinem Thema. Ich bin als Kind von meinem Vater sexuell missbraucht worden. Da war ich 11. Das Ganze ging so bis 12, kurz vor meinem 13. Mhm. Ich bin irgendwann in der Schule zusammengebrochen. Ja, alles nahm seinen Lauf. Meine Mutter hatte damals für mich Anzeige gestellt. Ich musste ganz oft als Kind zur Polizei Aussagen machen und niemand hat mir damals wirklich geglaubt. Wie, deine Mutter auch nicht? Meine Mutter ja, aber sie hat das so abgetan, wir müssen sofort zum Alltag zurückkehren. Mhm. Warst du das einzige Kind in der Familie? Ja, ich war das einzige Kind. Und das war dein leiblicher Vater? Mhm, mein leiblicher Vater. Meine Mutter hatte sich im Alter, als ich 11 war, von meinem Vater getrennt, hatte sofort neuen Lebensgefährten. Irgendwann ist es zu Hause eskaliert. Ich wollte mein Zimmer nicht aufräumen. Ja, mein Stiefvater hat mich rausgeworfen. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt über unserer Wohnung auf dem Speicher gewohnt. Mhm. Ich musste dorthin ziehen. Mhm. Und ja, so mit 11, es war mein Papa. Ich wollte kuscheln und alles fing ganz normal an. Irgendwann ging es halt immer weiter, dass er mich halt berührt hat, so wie man sein Kind einfach nicht berührt. Mhm. Ist es in der Art eskaliert, dass er mit dir auch richtig geschlafen hat? Nein, das hat er nicht getan. Er hat erstmal nur immer meine Brüste gestreichelt. Irgendwann ist es so weit gegangen, ja, dass er sich oral an mir vergangen hat. Ich musste zwar nie was bei ihm machen, aber immer alles ist... Wie hast du das denn? Ich meine, das sind ja schon sehr krasse Vorgänge, wenn der Vater die eigene Tochter oral befriedigt. Mhm. Wie hast du das als 11-jähriges Mädchen empfunden und aufgefasst? Ekel. Danach einfach nur duschen, aber... weil es zu Hause auch so schlecht war mit meinem Stiefvater, bin ich doch lieber jedes Wochenende zu meinem Vater gegangen. Mhm. Weil wenn er sich nicht gerade an mir vergangen hat, war es wie mein Papa. Hat dein Vater dir gedroht, dass du nichts sagen darfst? Er hat schon gesagt, dass ich nichts der Mama sagen darf, dass es unser Geheimnis ist. Jetzt ist aber Freitag was viel Schlimmeres passiert durch ganz komische Umstände. Jetzt Freitag? Ja, ganz aktuell. Warum? Ich meine, ich leide darunter mein ganzes Leben und es läuft einfach nichts in meinem Leben. Steffi, eine Bitte noch, bevor du von Freitag erzählst. Ist dein Vater damals angezeigt worden? Ja, meine Mutter hat ihn damals angezeigt und ich musste ganz oft als Kind zur Polizei und mir hat niemand bei der Polizei damals geglaubt. Und was ist aus der Anzeige geworden? Ja, das ist es ja. Meine Mutter, die habe ich so in den 20ern nochmal auf die Anzeige angesprochen. Meine Mutter sagt immer, ich weiß nichts von der Anzeige, du hast ja dann später im Heim gelebt. Die haben sich um alles gekümmert. Nur ich habe immer wieder zu meiner Mutter gesagt, pass auf, du hast zwar dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht abgegeben, aber du hast nie dein Sorgerecht abgegeben und du hast doch die Anzeige gestellt. Meine Mutter hat mir all die Jahre erzählt, sie wüsste gar nichts mehr. Das heißt, die ganze Sache ist im Sande verlaufen. Ja, ja. Und Freitag habe ich dann, wie gesagt, per Zufall, ich hatte mich mit einer alten Freundin getroffen, die ich damals mal in so einer Klinik halt kennengelernt, weil ich auch mal einen Selbstmordversuch hatte, aber eigentlich wegen einer anderen Sache. Und die hatte mir dann erzählt, da ist so was Ähnliches passiert. Und da ist dieses Thema auf dieses Opferentschädigungsgeld gekommen. Und da habe ich gesagt, wie muss der Täter denn nicht verurteilt werden? Nein, sagt sie, es reicht auch aus, wenn du Zeugen hättest. Mein Vater ist 2012, ich hasse dieses Wort allein schon, Vater, der ist 2012 verstorben. Mhm. Und ich hatte damals alle bekannten Freunde angerufen und bin dann zu einer Frau gelangt, die war ganz komisch am Telefon. Die habe ich dann ein paar Wochen nach der Beerdigung nochmal angerufen und sagte, warum bist du so komisch gewesen? Sagte, weil ich nicht verstehen konnte, dass du in der Wohnung deines Vaters warst. Weißt du eigentlich, dass ich damals zu dem gefahren bin? Und der hat mir alles gestanden und dann hatte sie aber auch was zu tun. Wir wollten uns immer mal auf einen Kaffee treffen und es kam. Damals hat dein Vater dieser Frau alles gestanden? Ja, alles. Warum hat er das getan? Sie ist halt zu ihm hingefahren mit ihrem damaligen Mann und hat ihn halt zur Rede gestellt und er hat halt geweint und er hat es halt begründet. Aber hatte sie denn irgendwie Wind davon bekommen? Ja, genau, durch meine Mutter. Ach so. Durch meine Mutter hatte sie Wind davon bekommen. So, dann hat er ihr alles gestanden. Ja. Und warum ja. hat die Frau damals weiter nichts unternommen? Und das habe ich mich all die Jahre seit 2012 gefragt und seit Freitag weiß ich es. Er hat nicht nur gestanden, dass er mit mir gekuschelt hat, er hat ihr alles gestanden. Er hat ihr gestanden, dass er sich oral an mir vergangen hat. Sie hat darauf auch seine damalige Freundin, die später seine Frau geworden ist, darauf angesprochen. Weißt du eigentlich, dass du mit einem Pädophilen zusammen bist? Danach ist sie zu meiner Mutter gefahren mit diesem Geständnis. Und auch meine Mutter weiß, dass alles, was ich erzählt habe, wahr ist. Und trotzdem leugnet sie es. Ja, wir. Aber diese Frau hat doch dann damals sicher auch mitbekommen, dass das Ganze versickert ist. Warum hat sie nicht Alarm geschlagen? Vor allen Dingen, sie hatte damals irgendwie gesagt, dass sie zur Polizei fährt mit diesem Geständnis. Und meine Mutter hat gesagt, das brauchst du nicht. Darum musst du dich nicht kümmern. Ich verstehe das doch auch alles selber nicht. Hast du denn die Frau jetzt mal gefragt, warum sie nicht mehr getrommelt hat damals? Weil sie hat sich darauf verlassen, dass meine Mutter sich um alles kümmert. Aber hat sie denn nicht mitbekommen, dass dein Vater gar nicht verurteilt wurde? Nee, irgendwie ist der Kontakt dann wohl abgebrochen, so wie sie gesagt hat. Das heißt, sie ist eine ungeheuer wichtige Zeugin, oder sie wäre ja. eine wichtige Zeugin gewesen. Ja, wäre sie. Aber viel schlimmer ist, dass meine Mutter mich auch all die Jahre für, ich sag mal, bekloppt verkauft hat. Wie erklärst du dir denn das Verhalten deiner Mutter? Die ist ja nur immerhin von dem Mann schon so lange getrennt. Ich kann mir das alles überhaupt nicht mehr erklären seit Freitag. Die hat sich ja von deinem Vater getrennt und nachdem ist das ja erst passiert. Natürlich. So, warum schützt sie ihn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich das jemals rauskriegen werde. Hast du denn jetzt, nachdem du das weißt, deine Mutter damit nochmal konfrontiert? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich mit ihr umgehen soll. Wie ist denn dein Kontakt überhaupt zu deiner Mutter? Ich sag mal, wir haben zwar Kontakt, wir haben auch regelmäßig Kontakt, aber da ist halt nicht dieses Tochter-Mutter-Verhältnis. Jeder, der uns halt so kennt, der sagt immer, du könntest auch eine Nachbarin von deiner Mutter sein. Bist du im Moment noch in irgendeiner Behandlung, Steffi? Nein, überhaupt nicht. Du hast gerade gesagt, du warst mal in einer Behandlung, weil du dich selbst töten wolltest. Genau. Weswegen wolltest du dich töten? Ja, ich meine, ich bin jetzt 33. Ich habe seit meiner Kindheit halt psychische Probleme. Ich habe Essstörungen, Depressionen. Ich kann mit Emotionen nicht umgehen. Ich habe mir halt all die Jahre immer eingeredet, du musst einfach funktionieren, weil ja nichts passiert ist. Hast du denn diese Vorkommnisse, die du mir gerade geschildert hast, auch in diesen Therapien erzählt? Bis jetzt noch nicht. Ich habe das zwar mal angesprochen in so einer Psychotherapie, weil ich halt damals von den Therapeuten wissen wollte, ob man als Täter sowas verdrängen kann, dass man sowas gemacht hat. Weil mir ja alle Leute immer erzählt haben, wir wissen nichts von der Anzeige, wir wissen davon nichts. Aber ich erinnere mich doch auch zurück, wie meine Mutter damals Freunden erzählt hat, also von ihr und meinem Vater, dass sie ihn jetzt angezeigt hat. Und auch die Leute, die sagen heute alle, wir erinnern uns nicht mehr. Wie kann man sich denn an sowas nicht erinnern? Mhm. Nochmal zu der Anzeige. Die Anzeige ist damals erstattet worden. Ja. Er hat es abgestritten. Ich denke. Und man hat dich in die Mangel genommen, aber du warst ein Kind und man hat dir nicht geglaubt. Genau, ich weiß noch, als ich so 13 war, dass auch einmal eine Gerichtspsychologin zu mir rausgekommen, da habe ich schon im Heim gewohnt. Mhm. Die hatte mich damals gefragt, also erst gab es halt normale Fragen und irgendwann dann zwei Fragen, erinnere ich mich doch ganz genau, ob ich meinen Vater nicht irgendwann mal du geilen Knackasch genannt habe oder ob ich mich von Freundin an die Heizung fesseln lassen habe. Und da bin ich mit 13, ich habe nur noch geweint und ich wollte einfach nur noch, dass sie geht. Mhm. Und das war das Letzte, was ich gehört habe. Und dann kam nie wieder irgendwas. Wie war denn bis zu seinem Tod dein Verhältnis zu deinem Vater? Bis ich 16 war, hatte ich zu ihm überhaupt keinen Kontakt. Mit 16 bin ich zu meinem ersten Freund gezogen. Mhm. Und dann war er ja mir gegenüber unterhaltsverpflichtet und stand von jetzt auf gleich vor der Türe. Mhm. Dann ist der Kontakt wieder jahrelang abgebrochen. Dann habe ich in den 20ern einmal einen Ex-Freund halt versucht, über den Anwalt irgendwas rauszukriegen. Akteneinsicht über die Polizei, ob es noch irgendwas gibt. Weil ich einfach mal wissen wollte, was aus dieser Anzeige geworden ist. Das heißt, das hat dich nicht losgelassen und du hast da immer wieder gesucht und gebohrt. Genau, genau. Mhm. Und irgendwann hatte ich das dann wirklich bis 2012, bis zu seinem Tod. Da hatten wir noch 2-3 Monate Kontakt, aber nur ganz sporadisch, bis er verstorben ist. Ich habe immer gedacht, irgendwann sprichst du ihn mal drauf an. Irgendwann. Mhm. Ja, und dann war er tot. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht hast du dir wirklich alles nur eingebildet. Du hast alles missgedeutet. Das ist wirklich ein ungeheuerlicher Fall, den du mir da schilderst, Steffi. Und ich erahne, was in dir vorgeht. Dass du Phasen hattest, wo du an dir selbst gezweifelt hast. Ja. Und dann kommt so ein wahnsinniger Zufall zustande, dass diese Frau das erzählt und plötzlich erscheint dir die Vergangenheit wieder in dem Licht, wie du sie eigentlich gesehen hast. Weißt du, was für mich so das Schlimmste ist? Ich meine, ich hatte während dieser Missbrauchszeit und danach wahnsinnige Probleme in der Schule. Ich habe von jetzt auf gleich, ich habe zugenommen, ich habe meine sozialen Kontakte verloren. Ich bin gemobbt worden in der Schule. Stefanie, und meine Mutter, die hat alles mit ganz schlimmen Strafen abgetan. Dabei wusste sie, was mit mir passiert ist. Ungeheuerlich. Also das Verhalten deiner Mutter ist wirklich ungeheuerlich. Das muss ich wirklich unterstreichen nochmal. Liebe Steffi, ich möchte, dass wir dich jetzt in Ruhe nochmal zurückrufen im Hintergrund. Weil ich möchte, dass du eine gute psychologische Beratung von meiner Psychologin bekommst. Ja. Und dann könnt ihr beide auch mal beraten, wie du jetzt dich weiter verhalten sollst und wie du dich am besten positionierst. Das ist lieb von dir. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft, jetzt danke mit allem umzugehen. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist Raphael. Raphael ist 27. Guten Morgen, Raphael. Hallo, Domian. Hallo, Raphael. Um was geht's bei dir? Ja, vorab möchte ich sagen, dass ich mit der besten und schönsten Frau zusammen sein, die ich mir eigentlich jemals vorstellen hätte können. Ja, das war schon mal toll. Ja, ja, und das Problem ist, dass ich das Monster bin in der Beziehung. Inwiefern? Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind seit 6 Jahren zusammen. Mhm. Und wohnen dann auch zusammen. Und in den letzten 2 Jahren hat sich bei mir irgendwie so ein Tick entwickelt, dass ich leicht cholerisch halt bin und mich über Kleinigkeiten total aufrege und mein Temperament nicht unter Kontrolle kriege. Und ich werde laut, ich beschimpfe sie, ich werfe Sachen durch die Gegend, ich werfe Türen. Und du bist nicht betrunken, wenn du das machst. Nein, ich trinke kein Garten. Sag mal eine Kleinigkeit, die das schon zum Auslöser bringen kann. Zum Beispiel haben wir unseren Haushalt immer aufgeteilt. Jeder hat seinen Aufgabenbereich. Zum Beispiel hat sie die Aufgabe immer, um 15 Uhr nach Post zu gucken, weil ich mache immer den ganzen Papierkram und alles. Mhm. Weil sie hat eine Leserechtschreibschwäche und kann das nicht. Und da legt sie mir die Briefe immer auf meinen Schreibtisch. Und wenn die halt da nicht liegen und ich weiß, dass Post drin ist, dann drehe ich einfach durch. Oder wenn ich sehe, dass im Kühlschrank etwas schimmelt oder wenn kein Staub gewischt ist. Und okay, wir nehmen an, die Briefe liegen nicht da, wo sie eigentlich um 15:05 Uhr liegen sollten. Wie tickst du dann aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, dann gehe ich hin und sag halt, warum sie das nicht gemacht hat. Ich habe ihr das schon 1000 Mal gesagt, dass das so sein muss, dass das wichtig ist. Frage ich, wer werfe ich sie halt vor, was kannst du eigentlich? Und so funktioniert die Beziehung nicht und sie muss mich auch unterstützen und ich muss mich halt auf sie verlassen können, aber immer wenn ich sie brauche, dann stehe ich allein da und alles. Wirfst du ihr Lese- und Rechtschreibschwäche auch vor? Nein, das nicht. Das nicht. Kommt es zu Gewalttätigkeiten? Nein, gar nicht. Aber verbal schon. Es wird laut. Verbal, ja. Und du schreist sie auch an. Ja, ich schreie sie auch an. Mhm. Aber wenn ich halt im Nachhinein darüber nachdenke, dann schäme ich mich einfach, dann hasse ich, weil das sind einfach Kleinigkeiten. Ich sollte eigentlich dankbar sein, dass ich mit so einer tollen Frau eigentlich zusammen bin. Und weil darüber kann man, ich verstehe es selber nicht. Und wie oft kommt denn das vor? 2-3 Mal die Woche. Zunehmende Tendenz? Ja. Ich bin auch schon deswegen zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ich brauche dringend Hilfe. Ich will unbedingt eine Therapie machen. Und ich habe auch ein Rezept gekriegt, aber hier in Brandenburg hast du Wartezeit von über einem Jahr. Ja, ja. Und ich spüre richtig, wie das an unsere Beziehung zerrt, wie unsere Beziehung halt langsam daran zerbricht. Und das will ich eigentlich nicht. Und ich hasse mich einfach dafür, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe. Wir haben auch schon versucht, uns ein Wort auszudenken. Wenn sie stoppt, sagt, dann gehe ich in mein Zimmer, mache die Tür zu und verprügel halt mein Kissen. Das hat auch eine Zeit lang super funktioniert, aber mittlerweile funktioniert auch das nicht mehr. Und 6 Jahre, sagst du, seid ihr zusammen? Ja. Wann ungefähr fing es so an, dass es auffällig war? Ich würde sagen, so vor 2 Jahren. Mhm. Die Beziehung ist eigentlich gut? Ja. Du liebst sie? Über alles. Hast du einen gewissen Zorn auch auf sie, irgendwie eine Aggression? Eigentlich gar nicht. Ich glaube schon. Es ist ja ein Ausdruck einer Unzufriedenheit, wenn man so überkocht bei Kleinigkeiten. Wenn man entspannt ist im Leben, dann passiert einem so etwas nicht. Oder wie läuft es sonst so in deinem Leben, in deinem Beruf zum Beispiel? Also ich bin Pfleger, aber momentan bin ich arbeitslos und pflegebedürftig, weil ich bin an der Wirbelsäule operiert worden. Mhm. Aber in 2 Monaten bin ich halt wieder okay. Aber sonst läuft die Beziehung eigentlich super. Wir haben tollen Sex, wir können uns super unterhalten. Halt immer nur diese Aussetzer. Und wie reagiert sie denn darauf, auf diese Ungerechtigkeiten, die du ihr da antust? Sie kauert sich halt zusammen und sagt halt nichts, weil sie halt Angst hat. Und vor was hat sie Angst? Vor mir. Mhm. Empfindest du sie auf Augenhöhe? Ich habe sie immer über mir gesetzt, ja. Also ich finde schon. Naja, wenn jemand über dir steht, den behandelt man nicht so. Ja, nee, ich hab das so gemeint, wenn es ihr schlecht geht oder erkältet oder so, dann mache ich alles damit. Ja, okay, so meinte ich es nicht. Ich meinte vom Respekt her. Nimmst du sie ernst in dem, was sie sagt, was sie tut? Wirklich ernst? Schon, ja. So ernst, wie du dich selbst nimmst? Ich würde schon sagen, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, dass du schon ein bisschen auf sie herabschaust. Weil sie schwächer ist als du. Ich frage das. Ich stoche jetzt gerade ein bisschen im Nebel. Ich frage mal einfach nur so. Ich achte sie eigentlich sehr hoch. Und wenn diese Streitigkeiten nicht wären, hätten wir eine super Beziehung. Na, weißt du, sie ist schwächer als du, wenn sie das seit 2 Jahren hinnimmt. Wenn das eine starke, selbstbewusste Frau wäre, die würde dir den Marsch blasen. Die würde sagen, pass mal auf, Rabe, jetzt langt's aber hier. Das macht sie nicht. Ja, das stimmt. Verachtest du sie vielleicht sogar so ein bisschen dafür, dass sie das nicht macht? Ich weiß es nicht, ich denke nicht. Ich glaube, es würde dich beeindrucken, wenn sie es machen würde. Das glaube ich auch. So lernst du ja quasi aus diesem Verhalten heraus, ich kann es machen und es geht alles so weiter wie vorher. Du ärgerst dich über dich selbst, klar, aber letztendlich erntest du keine Konsequenzen daraus? Na doch, ich merke, wie unsere Beziehung zerbricht. Und es war ja auch schon zweimal fast so weit, damit sie gegangen wäre. Ja. Ich glaube, das, was du da mit deinem Arzt besprochen hast, dass du in eine Therapie gehen solltest, finde ich sehr richtig. Das musst du mit einem Fachmann bespiegeln, dieses Verhalten. Woher das kommt, woran das liegt, liegt es an dir, liegt es an der Beziehung, liegt es an deiner Freundin? Wahrscheinlich ist es eine Melange aus allem. Auch wenn es jetzt noch ein Jahr dauert. Ich hoffe, dass du schon angemeldet bist irgendwo. Ja, in der Klinik. Ne? Gibt es bei euch in der Nähe eine Eheberatung, Paarberatungsstellen? Ja, die gibt es, aber die müssten wir selber bezahlen. Und dafür sind wir finanziell nicht stark genug. Das glaube ich nicht. Da gibt es auch welche, die man nicht bezahlen muss. Das gucken wir uns jetzt gleich mal im Hintergrund genau an, auch in deiner Gegend. Ich finde gut, dass du die Signale selbst siehst bei dir und die Gefahr auch siehst, dass du da alles kaputt machst. Ich will sie auf keinen Fall verlieren, weil ich liebe sie wirklich über alles und ich hasse mich selber dafür. Ist sowas früher, in den früheren Jahren, überhaupt nicht vorgekommen, Raphael? Gar nicht. Das hat sich erst so in den letzten 2 Jahren so entwickelt und ist dann immer schlimmer geworden. Gibt es denn in den letzten 2 Jahren, wenn man die zurückspulst, als das anfing, gab es noch irgendetwas in deinem Leben, was kompliziert wurde vor 2 Jahren? Mit dem Job vielleicht, oder? Da gab es vieles. Wir hatten meine Familie ist zerbrochen und aufgrund von ihr Streitigkeiten und keinen Kontakt mehr und Todesfälle in der Familie, aber nichts, was ich jetzt wirklich mit der Beziehung assoziieren würde. Manchmal gibt es ja auch indirekte Zusammenhänge. So einfach ist es ja leider nicht mit unserer Psyche. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass du dich in therapeutische Hände begibst. Raphael, wir werden jetzt mal im Hintergrund ein bisschen schauen, in deine Umgebung, wo wir eine gute Beratungsstelle finden, wo du oder wo ihr jetzt schon zeitnah hingehen könntet. Das empfehle ich dringend. Die Therapie sollte als Fernziel dann sowieso angepeilt werden. Das will ich ja unbedingt, weil ich will sie halt nicht verlieren, weil ich liebe sie wirklich. Und weiß sie das, dass du in die Therapie willst? Ja, ja. Also wenn wir uns nicht streiten, reden wir halt auch viel darüber. Und das habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das selber nicht verstehe und dass ich das auch eigentlich gar nicht will und auch nicht so meine. Aber und das heißt, du entschuldigst dich auch dann? Wenn ja, natürlich. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Gut, Raphael, du legst auf, wir melden uns nochmal bei dir und die Informationen bekommst du dann im Hintergrund gleich. Na klar, vielen Dank. Darf ich vielleicht auch noch eine Autogrammkarte haben? Ja, gerne, dann sagst du meiner Psychologin deine Anschrift gleich. Na klar, danke. Dann dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Raphael, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns. Und hier ist die Stefanie und Stefanie ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Stefanie, guten Morgen. Was ist dein Thema? Domian, ich befinde mich in einer ziemlich verflickten Familiengeschichte und würde dich ganz gerne um Rat fragen, wie ich mich da am besten verhalten sollte. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht mehr das Allerbeste. Ich wohne schon seit einiger Zeit im Ausland, in London. Und ich freue mich aber sehr, mit dir zu sprechen. bist du Engländerin? Bitte? Bist du Engländerin? Nein, ich bin Deutsche. Ich wohne seit 10 Jahren hier drüben und ja, fühle mich auch ganz wohl hier. Okay. Es geht um meinen Vater. Ja. Mein Vater ist 60 Jahre alt und mit meiner Mutter seit 35 Jahren verheiratet. Mhm. Er ist immer beruflich sehr, sehr viel unterwegs in der Weltgeschichte. Und ich habe jetzt am vergangenen Wochenende erfahren von meinem Bruder, dass er noch eine zweite Frau in Asien hat. Die zweite Frau ist 38 Jahre jünger als er, sie ist 22. Und zweite Frau? Er hat eine zweite Frau? Ja, was heißt das? Mein Bruder ist sich da ganz sicher, weil er Fotos von ihr gesehen hat. Also es ist so, dass mein Vater in Asien eine zweite Wohnung hat, beruflich. Und das wissen wir alle auch. Du glaubst, dass er sogar verheiratet ist mit der Frau? Ja, mein Bruder weiß es ganz genau. Also mein Vater hat Fotos von sich und dieser Frau in seiner Wohnung hängen, von der Hochzeit. Mein Vater hat es ihm sogar gesagt, persönlich. Und ich vertraue meinem Bruder hundertprozentig. Also der Vater hat es dem Bruder gestanden? Ja. Deinem Bruder gestanden? Warum hat der Vater das gemacht? warum er das gemacht hat, das fragen wir uns alle. Also das fragen mein Bruder und ich mich auch. Denn dadurch ist ihm ja klar, dass das wahrscheinlich dann an dich weitersickert oder vielleicht auch dann an eure Mutter. Er muss das ihm natürlich versprechen, das für sich zu behalten. Allerdings arbeitet die Verlobte meines Bruders auch für meinen Vater und sie weiß es auch. Und mein Bruder muss es halt versprechen, für sich zu behalten, aber natürlich wird er das. Ich muss nochmal fragen, habe ich gerade nicht verstanden. Wo hat dein Bruder das Hochzeitsbild gesehen? In der Wohnung meines Vaters in Asien. Und mein Vater hat es ihm auch wirklich, also persönlich gesagt. Das heißt, der Bruder war dort? Ja. Mein Bruder arbeitet für meinen Vater. Ja, das heißt, er war in der Wohnung von dem Vater und da tauchte diese Frau nicht auf? Doch, die Frau auch. Er kennt diese Frau. Er redet mit ihr, wenn er sie sehen sollte. Ja. Wie wurde diese Frau denn früher, wenn er sie kennt, wie wurde sie denn vorgestellt als was? Eigentlich war sie immer seine Mitarbeiterin, Sekretärin oder was? Ja, Mitarbeiterin auch und dann die Freundin von ihm und ja, vor 2 Jahren sagte mein Vater dann, dass die beiden auch geheiratet haben und er musste dort auch Land kaufen und Esel kaufen und sagte mein Bruder aber auch, dass die Hochzeit angeblich in Deutschland wohl nicht anerkannt ist. Er musste Land und Esel für die Frau kaufen, ja, um die Familie zu bezahlen, so meinst du genau, das? Genau, richtig. Mhm. Wie lange ist er denn jetzt mit der Frau 2 Jahre verheiratet und wie lange schon mit der zusammen, weiß man das? Ungefähr 4 Jahre. Und deine Mutter, eure Mutter weiß nichts? Das fragen wir uns halt. Also ich möchte es unbedingt zur Sprache bringen. Ich kann das nicht. Das macht mich ganz wahnsinnig. Nochmal eine praktische Frage. Wie geht denn das? Ist der denn so oft in Asien? Und ja, er ist kaum zu Hause. Also wenn meine Eltern gemeinsam einen Monat im Jahr verbringen, dann ist das schon viel. Also sie sind offiziell noch zusammen und Entschuldige, wenn ich immer unterbreche, weil ich die Informationen brauche. Weiß deine Mutter, eure Mutter, weiß die, dass dein Vater dort auch eine Wohnung hat? Das weiß sie. Dann liegt es doch nahe, dass eigentlich als Ehefrau sagt man, dann komme ich mal runter und bleib mal ein paar Monate bei dir. Gab es das schon? Sie war einmal drüben, also in Asien, aber ansonsten versucht mein Vater, er ist ein sehr dominanter und herrschsüchtiger Typ und sehr kalkül. Er hat früher immer Bücher gelesen, wie man halt Leute manipulieren kann. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Er ist sehr kalkül in allem, was er macht und er weiß halt auch ganz gut, wie er mit Leuten umgehen kann. Das heißt, er dominiert auch eure Mutter und die Mutter richtet sich dann danach, was er will. Genau, und er macht halt alles, um sie halt dann davon fernzuhalten. Was ist, ihr seid erwachsene Kinder, dein Bruder und du. Ja. Was habt ihr jetzt beraten, was ihr tun würdet, sollen, wollen? Also ich möchte es unbedingt meiner Mutter sagen. Mein Bruder denkt genauso. Er trägt das schon seit 4 Jahren mit sich herum. Warum er mir das jetzt erzählt, weiß ich auch nicht. Ich möchte es ganz gerne meiner Mutter erzählen, nur mache ich mir Sorgen, dass meine Mutter suizidgefährdet sein könnte. Dann hat der Bruder das schon gewusst, bevor die geheiratet haben? Ja. Mhm. Er ist natürlich mit so einer Situation total überfordert. Also ich finde auch, dass man das nicht einfach so stehen lassen kann in der Luft, in der Welt. Das geht nicht. Ja, hinzu kommt ja auch noch, wenn mein Vater mit uns zusammen ist. Wir sehen uns nicht oft und ich rede mit ihm auch sehr, sehr selten. Wie er herablassend über Frauen redet. Mhm. Und ich weiß auch, dass er Drogen konsumiert, wenn er ab und zu mal hier in Deutschland unterwegs ist. Drogen? Und, welche Drogen? Er nimmt Kokain und daraus macht er auch kein Geheimnis draus. Also es ist wahnsinnig für mich. Ist ja irre, als 60-jähriger Geschäftsmann nimmt er noch Kokain. Ja, ja. Ist er sehr reich? Nein, also wohlhabend, aber... Man kann gut leben. Ja. Genau. Was genau macht er denn beruflich in Asien? Das möchte ich gerne nicht okay, sagen. Okay, dann ist es ja wieder erkennbar. Das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist für mich, wie ist deine Mutter von der Konstitution her? Ist sie erstmal körperlich gesund? Ja, sie ist gesund, allerdings trinkt sie ziemlich viel Alkohol. Mhm. Also sie ist Alkoholikerin, kann man dann auch sagen. Da ist sie nicht gesund. Ja, ja. Mhm. Und weil sie halt die meiste Zeit alleine verbringt, mache ich mir sehr, und psychisch auch nicht die stärkste ist, mache ich mir halt sehr große Sorgen, ihr das zu sagen. Aber weißt du, Stefanie, eigentlich ist das ja alles katastrophal kaputt, was du da beschreibst. Ja, ja. Welchen Nachteil hätte deine Mutter, außer sie hätte klare Verhältnisse? Ich sehe das ganz genauso. Ich sehe, für sie wäre es das Beste, die Beziehung zu beenden, die Scheidung einzureichen, und dann kann sie ein relativ, in Anführungsstrichen, mal normales Leben weiterführen, mit den klaren Verhältnissen, aber nicht so. Nochmal zu dir und deinem Vater. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben, bewerten? Momentan grottenschlecht. Mhm. Ich habe auch selber zwei Kinder und selbst zu den, wenn wir uns mal sehen, zweimal im Jahr, für zwei Tage oder so, dann macht er eine Schau und zeigt Interesse, aber ansonsten die restliche Zeit. Und dein Verhältnis zu deiner Mutter ist okay. Ist okay. Ja. Mhm. Aber zu meinem Vater war es früher gut, aber mit den Jahren wurde es halt immer schlechter und schlechter. Und das Verhältnis zwischen deinem Bruder und der Mutter? Ist auch okay. Auch okay. Also man kommuniziert auch öfter miteinander, telefoniert mal und schreibt sich. Wir sehen uns nicht allzu oft, aber es ist okay. Mhm. Weißt du, Stefanie, in einem solchen Fall würde ich normalerweise sagen, rede zuerst mit deinem Vater, sage dem, dass du oder ihr, redet ihr mit eurem Vater, dass ihr mit diesem Wissen nicht leben könnt. Entweder schafft er klare Verhältnisse oder ihr werdet es machen. In diesem Fall, wo du es jetzt gerade so geschilderst, dass dieses Verhältnis fast tot ist zwischen dir und dem Vater. Aber das Verhältnis zwischen dem Bruder und dem Vater ist ja einigermaßen okay, oder? Ja, Bruder arbeitet halt für meinen Vater. Ja. Das muss okay sein, ja. So. Dann wäre vielleicht schon der richtige Weg zu sagen, pass auf, Papa. Du hast mir das erzählt. Ich habe mit Stefanie gesprochen. Wir können das nicht tragen. Wir fordern von dir, dass du mit der Mutter ein offenes Wort redest und klare Verhältnisse schaffst. Tut er das dann nicht, dann habt ihr, finde ich, die völlige moralische Legitimität, dieses dann von euch aus initiativ zu machen. Okay. Finde ich. Nur habe ich halt Sorgen, dass ich meine Mutter auch das Leben nehmen könnte. Ich habe halt. Aber ihr müsst sie dann gemeinsam auffangen, nämlich genau mit dem Argument, was wir beide gerade hier besprochen haben, dass es ihr dann nachher eigentlich noch viel besser geht, weil sie klare Verhältnisse hat. Sie hat von dem ja gar nichts. Sie wird ja nur gekränkt und gedemütigt. Nur wenn sie gemeinsam sind, dann wird sie mit Geschenken überschüttet, um sein Gewissen halt zu beruhigen. Aber ja, das wird sie ja auch durchschauen. Weswegen trinkt sie denn? Wahrscheinlich trinkt sie, weil sie tiefgründig unglücklich ist. Ja. Das heißt, wenn es ihr seelisch dann wirklich schlecht geht, muss man arrangieren, dass sie schnell in eine Klinik kommt und dass sie erstmal da stabilisiert wird und aufgefangen wird. Ja. Ich habe ja die Vermutung sowieso, dass deine Mutter entweder weiß sie's, vielleicht nicht im Detail, aber sie wird sich das alles ausmalen. Mein Gott, wenn die ihren Karl nur einmal im Monat sieht und das über Jahre, dann, und sie ihn kennt, dann wird die sich sicher nicht vorstellen, der sitzt in Asien, trinkt Tee und liest ein gutes Buch. Ja. Und sie kriegt mit, dass der kokst. Also ich meine, das ist ja alles, das ist doch völlig, die kann auch zwei und zwei zusammenziehen, was da abgeht. Ja. Also sprich mit deinem Bruder. Ich find auch schlimm, dass dein Bruder so lange geschwiegen hat dir gegenüber, muss ich dir sagen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Hat der Bruder Angst, seinen Job zu verlieren? Wahrscheinlich. Das kommt bestimmt auch noch mit hinzu, ja. Ja, aber das finde ich, seid ihr dann auch der Mutter schuldig, da jetzt mal einzuschreiten. Aber das auf jeden Fall zur Sprache bringen, Finde ich schon. Aber parallel dazu auch gucken, dass ihr eurer Mutter helft, dass sie nicht zu sehr abstürzt und dass man, wie gesagt, vielleicht eine Klinik vorschlägt oder eine gute Therapie. Das ist nur schwierig, weil meine Mutter hat, mein Bruder und ich, wir wohnen halt beide sehr weit weg von meiner Mutter. Mein Bruder wohnt zwar in Deutschland, aber sehr weit weg. Mhm. Und ich wohne halt im Ausland. Das ist halt, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, das müsst ihr irgendwie arrangieren. Also ich meine, du wohnst in London und Deutschland, das ist ja nun auch nicht so weit weg. Nein, ja. Gut. Das kann ich dir dazu sagen. So würde ich es machen, wenn ich an eurer Stelle wäre, Stefanie. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich. Ja, Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, Stefanie. Ganz tolle Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, Domian. Ciao. Tschüss. So, wir haben 1.34 Uhr, ihr Lieben. Hier ist der Hinweis auf unser Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Geister, Engel und Dämonen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Kontakt zu Toten haben oder Engeln, die das Gefühl haben, vom Bösen besessen zu sein, die schon mal eine Geistererscheinung hatten oder bei denen es spukt oder gespukt hat. Geister, Engel und Dämonen. Ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer per Mail domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung anrufen. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung. Geister, Engel und Dämonen. Freitagnacht heute 0800 220 5050. Hier ist Frank. Frank ist 42. Guten Morgen. Hallo. Hallo Frank. Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, und zwar rufe ich an, und zwar kosten mir die Frauen meine Nerven, ja. Die Frauen kosten dir deine Nerven. Genau, und zwar, ich führe mal ein Beispiel an, da das sehr komplex ist. Ich hatte zum Beispiel diesen Samstag ein Date von einer Singlebörse. Und gut, ich bin 42, sie war 28, wir verstanden uns gut. Wir hatten dann auch noch am Freitag uns 4 Stunden über Skype unterhalten und gesehen. Mhm. Gut, dann haben wir uns getroffen, sind erst in eine Bar gegangen und die war ganz lustig, ganz witzig, ganz nett, wo ich gedacht habe, okay, könnte was werden. Mhm. Gut, dann sind wir noch in einen Irish Pub gegangen und danach wollte sie aber noch in eine Diskothek gehen. Gut, mhm, habe ich gesagt, gehen wir in meinen Stammclub. Den kenne ich, der ist gut. Mhm. Kaum dort angekommen, was passiert, was mir immer passiert mit Frauen. Sag's. Kommt halt so ein Macho daher, Mucki-Typ. Und spannt sie dir aus. Ja, richtig, er tanzt sie mit dem Arsch an, grapscht an ihr, sie grapscht an ihm. Und da hattest du die ganze Mühe, den langen Abend gemacht und dann genau. Sowas. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, wie kannst du das Ruder nochmal rumreißen? Dann habe ich halt versucht, mit ihr zu tanzen, aber sie wollte nicht mehr. Vielleicht hat er besser getanzt als du. Ja, ziemlich besser, also... Ja, ja, du, aber dann, wie ging's denn dann aus? Ich meine, ihr habt ja wirklich den ganzen Abend miteinander verbracht und viele Stunden geredet. Ja, ja. Und dann ist die mit, wo ist sie hingegangen? Mit wem ist sie gegangen? Nee, sie ist mit diesem Typen nicht wohin gegangen. Sie hat dann noch einen zweiten angemacht und dann wollte sie auch noch, dass ich sie zur S-Bahn bringe. Dann habe ich gedacht, du blöde Kuh, ich bringe dich doch jetzt nicht zur S-Bahn, wo du das geliefert hast. Und dann ist sie halt irgendwie enttäuscht nach Hause gegangen. Und du auch? Ich blieb dann noch ein bisschen und bin dann auch gegangen. Und genau diese Szene, also, habe ich über Jahre dutzendfach erlebt. Ehrlich? Also solche Szenen, dass du dich einen Abend mit einem Mädel unterhalten hast oder mit einer Frau und gut unterhalten hast und man hat was unternommen und dann ist die nach ein paar Stunden irgendwie auf einem anderen Trip? Das hast du mehrfach... Ja, ich würde sagen, ungefähr diese Variante habe ich jetzt guten Dutzend Mal erlebt. Und das ist ja unglaublich. Wie lange bist du denn überhaupt schon solo? Das ist ja das Verrückte. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben solo, obwohl ich mich eigentlich was traue. Ich spreche die Frauen an und ich gehe relativ viel weg. Also du hast wirklich noch nie eine längere Beziehung? Nee, nie. Wie lange war denn die längste Beziehung? Das war eine Katastrophe, das war eine extreme Borderlinerin, das habe ich aufgeben müssen, das ging 1,5 Jahre. Und wie viele Anläufe hast du schon gemacht, Frauen zu treffen? Anläufe, Domian. Also Dates, sagen wir mal, wie viele Dates hattest du schon? Kannst du sagen? Ja, also über die 15 Jahre geht das locker an die 400 hin. Ach du lieber Himmel. Und angesprochen, Frauen habe ich schon, sage ich mal, früher, ich mache es nicht mehr, da ich keinen Erfolg habe. Also ich habe so ein bisschen Pick-up mal gemacht. Also und angesprochen habe ich meine Frauen innerhalb von 3 Jahren um die 2000. Das hast du so rekonstruiert, so grob. Ja, genau. Ja, da muss man, dann wäre ich an deiner Stelle auch fertig mit den Nerven. Ich hatte, muss ich dir recht geben. Hattest du denn wenigstens zwischendurch mal ab und zu Sex mit Frauen? Ja, schon, aber das Merkwürdige war, die Frauen, was sich auf mich sexuell eingelassen haben, das waren fast ausnahmslos auch wieder Borderlinerinnen. Mhm. Und ich frage mich, wieso ziehe ich, wenn sich überhaupt was ergibt, immer Borderline-Frauen an? Das stellen wir mal zur Seite. Ich denke nur, wenn ich die ganze Geschichte jetzt höre, 400 geplatzte oder unerfolgreiche Dates und so weiter, vielleicht liegt es wohl irgendwie an dir. Irgendwas machst du falsch. Ich weiß es aber nicht. Ich habe deswegen auch mehrmals Psychotherapie in Anspruch genommen. Mhm. Die Therapeuten meinten aber, es ist eigentlich richtig, wie ich es mache. Es ist gut. Und du bist ja offensiv. Natürlich ist das gut, wenn man offensiv ist, ja. Aber sie konnten jetzt da jetzt keine groben Schnitzer feststellen. Und wie siehst du denn aus? Ich bin jetzt 1,85 groß, ja. Ich bin kräftig gebaut, ich bin jetzt kein Muckiboy, aber ich sehe jetzt, sage ich mal, einigermaßen normal aus, ja. Normal. 1,85 Gewicht? Gewicht habe ich 92. Ja, kann ein bisschen was runter, würde ich sagen. Ja, schon. Ja. Was machst du vom Beruf? Das ist auch das Problem, und ich versuche das immer vor den Frauen zu kaschieren. Also ich hatte Musik studiert, ja, und bin dadurch auch zu ziemlich prominenten Leuten gekommen. Also da ich so eine Art spätes Wunderkind war, ich habe erst mit über 20 angefangen, Klavier zum Spielen überhaupt. Du hast Musikwissenschaft studiert oder hast du ein Instrument studiert? Nee, ganz einfach Klavier. Und also abgeschlossen das Studium? Ich hatte es nicht auf einem Konservatorium studiert, sondern es ist auf mich so ein, ja, der war in der klassischen Musikszene bekannt und der ist auf mich aufmerksam geworden und ja, er hat mich dann als seinen Schüler genommen und dann habe ich bei ihm privat studiert. Und okay, das ist doch wunderbar. Das finden Frauen doch super. Warum erzählst du denen das? Leider nicht, denn dann werde ich immer gefragt, Gut, ich wohne in München, es ist ein bisschen eine reichere Stadt. Ja, kannst du davon leben? Also fast immer. Dann will ich jetzt auch mal fragen, kannst du davon leben? Also ganz ehrlich gesagt, nicht wirklich. Okay, das ist auch keine Schande. Es gibt viele hervorragende Musiker, die nicht von ihrer Kunst oder von ihrem Talent leben können. Wie von was lebst du denn dann? Ja, Das ist ja noch nicht die ganze Geschichte. Das ist eine richtige Katastrophe. Also ich musste die Musik schon vor Jahren an den Nagel hängen. Und zwar, ich hatte damals noch nichts verdient. Ich war da noch mitten im Studium und stand vor einem Umzug. Und ich wohnte da noch. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie bei meiner Mutter am Land. Mhm. Zur Miete, Einfamilienhaus. Und wir mussten raus. Und ich konnte mein Klavier nicht mitnehmen, da ich mir eine Sozialwohnung nehmen musste. Okay. Von was lebst du? Ich wollte dann, da ich halt ohne mein Werkzeug dann immer viel habe anfangen können, eine Umschulung machen. Ja. Also ich war eigentlich dazu gezwungen und hast du das gemacht? Das Jobcenter genehmigte die Umschulung nicht. Und ich wurde halt dann mehrmals auf Arbeitserprobungen geschickt, aber trotzdem wurde keine Umschulung finanziert. Was machte man mit mir? Ich hatte, so unglaublich wie es klingt, ich hatte irgendwann mal einen Brief im Postkasten. Ja gut, Arbeitslosengeld wurde eingestellt von heute auf morgen. Mach es jetzt nicht so spannend. Was machst du? Ich bin als gesunder Mensch, und das ist dieses Verrückte, in voller Erwerbsminderungsrente gelandet. Mhm. Und das komme ich nicht mehr raus. Ah, ich verstehe. Mhm. Obwohl ich gesund bin, aber ich schätze halt mal. Da kommst du nicht. Da kommst du. Gut, das können wir jetzt nicht erklären. Aber du sagst zu mir, du kommst da nicht raus. Ja, ich komme halt nicht raus. Da, wie gesagt, ich sitze jetzt in einer ziemlich kleinen Wohnung. Das Klavier habe ich abgeben müssen. Also. Mhm. Ich bin jetzt auch technisch raus, jahrelang. Und also die Lebensumstände, die wir jetzt nicht weiter klären können, die sind auch kompliziert. Die sind hinderlich, ja. Das merke ich. Sehr, sehr hinderlich. Aber zurück zu den Frauen. Also ja, wenn du so viele Anläufe machst und so oft gescheitert bist, finde ich das sehr schwierig, was man da macht. Und du warst sogar deshalb schon bei Psychotherapeuten. Ja, mehrfach. Mehrfach. Und mehrfach haben die gesagt, Herr Franz, eigentlich machen Sie alles richtig. Ja, eigentlich zu 100%, muss ich sagen. Das kann doch nicht sein. Ist so. Das gibt's doch nicht. Ah, wo liegt der, irgendwo liegt der Wurm in der Suppe. Liegt der Wurm? Ich habe mich dann sogar mal dieser Pick-up-Szene angeschlossen. Da hat man sich getroffen, das waren so heimliche Treffs und da wo man halt gelernt hat, ja, eine richtige männliche körperliche Ausstrahlung zu gewinnen. Ich war dann mit den Typen auch unterwegs in München, Frauen ansprechen, aber Domian, du wirst lachen. Kein einziger von all diesen Leuten, von diesen Aufreißprofis oder wie auch immer, ja, hatte es geschafft, auch nur eine einzige durch Ansprechen ins Bett zu bekommen. Ja. Also fühlte ich mich dann doch nicht so ganz als Versager, aber... Weil es den anderen genauso erging. Ja, schon, aber... Was ich an so einer Stelle auch immer fragen muss, das muss ich fragen, um es abzuklären. Gut. Stehst du auch wirklich auf Frauen? Absolut. Absolut, okay, wollen wir gar nicht weiter vertiefen. Ich könnte. Sonst hätte ich gesagt, versuch's doch mal bei den Kerlen. Vielleicht klappt das da eher, geh mal in die Schwulenszene. Absolut nicht. Bin ich nicht zu begeistern. Ich könnte, sag ich mal, ich bin jetzt 42 und eigentlich schon, ja, das ist schon Alter, wo jetzt andere Männer schon ein bisschen ruhiger werden, aber da ich das früher nie gehabt habe, bin ich jetzt zum Beispiel auch von meiner Sexualität wie ein 20-Jähriger. Du könntest am Tag, wenn ich könnte, 5-7 mal Sex haben, aber... Mensch, Franz, ich weiß nicht, ich bin völlig ratlos. Ich bin wirklich völlig ratlos. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich glaube, das ist nicht nur Pech. Irgendwie liegt es an dir. Ich weiß es nicht. Es liegt irgendwie an dir. Weiß es nicht. Ich sehe mich ja nicht von außen. Ich kann es nicht beurteilen. Nee, ich würde mal gerne mit dir nachts eine Runde ausgehen, um das mal zu beobachten, wie du das machst mit den Frauen und wie du so mit denen agierst. Dann könnte man das besser beurteilen. Das wäre spannend. Das wäre spannend, aber ich denke wirklich, dass das fast schon eine Art böses Karma ist. Also. Aber auf jeden Fall darfst du dich jetzt nicht zurücklehnen und denken, es geht ja sowieso alles schief. Dann hast du schon verloren. Ja. Ich gebe es jetzt auf. Ich gebe es jetzt von meiner Wacht hier jetzt erstmal auf. Ich möchte aber, auch wenn du jetzt schon mit Psychologen gesprochen hast, ich möchte auch, dass meine Psychologin nochmal mit dir redet. Okay. Das kann ja nicht schaden. Nee, sicher nicht. Und dann hoffe ich, dass da irgendwas in die Gänge kommt. Ja, ich hoffe... Vielleicht solltest du dir auch nicht so junge aussuchen, wenn du dann mit der 28-Jährigen... Such dir mal welche aus, die eher so in deinem Alter sind. Ich sag mal so, ich habe mir da so ein Schema gesetzt. Also sage ich mal, bis zum Max 36. Ah ja, okay, das ist ja in Ordnung. Vielleicht die ganz Jungen, die sind vielleicht da nicht so geeignet für so einen speziellen Fall wie dich. Ja, gut. Mensch, Franz, ich wünsche dir wirklich alles Gute und ganz viel Glück, dass du endlich eine tolle Frau findest. Kann ich gebrauchen, wirklich, ja. Ja, ich drücke dir total die Daumen und wir rufen dich jetzt nochmal an in der Hoffnung, dass meine Psychologin noch einen brillanten Geistesblitz hat, den sie dir mit auf den Weg geben kann. Mal gucken, ja. Ja, toi, toi, toi und alles Gute. Danke, Domian, ja. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. Hier ist Annette. Annette ist 38. Nee, Nein, 69. Das wäre schön, ne? Danke, Domian. Wärst du nochmal gerne 38? Nö. Nee? Nö. Ach, das ist ja interessant. Du bist 69 und wärst nicht gerne 38? Nein. Warum nicht? Weil ich finde, nach dem Klimakterium wurde es eigentlich richtig schön. Da wusste ich ganz viel. Ja. Und ich konnte auch ganz viel. Ja. Aber ich musste nichts mehr. Ja, gute. Hm? Ja. Ich hatte geheiratet, mehr als einmal ein Kind gekriegt. Mhm. Also wusste, wie das Leben spielt. War das Leben damals anstrengender als heute? Kann man das so sagen? Ich würde sagen, es war farbiger. Also doch farbiger damals als heute, ja. Ja. Aber das ist ja gar nicht dein Thema, weswegen du anrufst. Nee. Sondern, das weiß ich ja auch gar nicht. Mein Thema ist schon ein bisschen ernst. Ja. Ich habe vor einiger Zeit die Diagnose bekommen, dass ich dement bin. Mhm. Und ich habe selbst Anzeichen gemerkt, habe mich dann, ich mache die Kurzfassung, ne, habe mich dann untersuchen lassen, also MRT, alles was dazugehört. Wie heißt die, welche Anzeichen waren das? Dass ich, ja, mir fehlen Worte nicht ein, mir fehlen Situationen nicht mehr ein. Und dann habe ich mein Umfeld beobachtet, ja, so waren auch einige in meinem Alter, merkte ich das dann auch. Mhm. Man tut das dann ab mit schusselig. Mhm. Aber dann fiel mir auf, dass ich beim Autofahren auf einmal nicht mehr wusste, wo ich fahre. Das ist bedenklich. So kurze Blackouts, ne? Ja. Und ja, dann bin ich zum Arzt gegangen und habe mich eben durchchecken lassen und habe dann die Diagnose bekommen. Und ja, dann habe ich hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Das war Annette, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Wenn man da sitzt bei einem Arzt und der sagt, Sie haben den Beginn einer Alzheimer-Erkrankung. Ja. Was empfindet man dann? Da bleibt ja erstmal die Spucke weg. Das ist, als wenn dich jemand, der auf den Solarplexus haut. Was fragt man da zuerst? Gar nichts. Mhm. Da gehst du erstmal nach Hause und ja. Hat der Arzt dir da schon erklärt, wie das fortschreitend sich entwickelt, wie lange das dauert und so weiter? Das kann man so genau nicht sagen. Das Schlimme ist, dass ich das bei meiner Mutter erlebt habe. Meine Mutter war dement, hatte aber eine aggressive Form. Mhm. So, und die habe ich Gott sei Dank nicht. Also ich bin schon ein friedliebender Mensch. Diese Diagnose von dem Arzt, wann war die genau? Das ist ein gutes halbes Jahr her. Mhm. Erzähl mal weiter, was seitdem passiert ist. So, dann habe ich das also mit mir rumgetragen, ja, wie so ein Stein, den man um Hals hängt. Und dann habe ich mit meiner Tochter gesprochen und habe ihr das gesagt und auch mit Menschen, die in meinem Umfeld sind. Mhm. Und die gesagt, nee, kann nicht sein. Du bist, ich sehe auch jünger aus. So, okay. Aber das ist äußerlich. Und ich habe gesagt, nee, das täuscht. Ne? Mhm. Ich bin ja nicht Gaga in der Birne. Mhm. Und dann habe ich... du lebst alleine, du lebst nicht in einer Beziehung. Nein, ich lebe alleine, leider. Und ja, einen kleinen Dackel. das ist aber ganz gut, der zwingt mich dazu, dass ich rausgehe. Mhm. Und das gibt auch Kontakte. Ne? Naja, auf jeden Fall ist das diagnostiziert worden und als ich das mit mir rumgeschleppt habe, das meine Tochter gesagt. Und die sagt dann immer, nee, Mama, glaube ich nicht. Bis sie dann vor einigen Wochen sagte, Mama, ich kann es dir sagen, ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Du bist auf dem Wege der Besserung. Du hattest eine Zeit lang immer so einen starren Blick. Mhm. Und den hast du nicht mehr. Du bist wieder wacher. Mhm. Und konntest du da was mit anfangen? So habe ich mich von außen nicht gesehen. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Mhm. Aber ich habe mich auf jeden Fall nochmal angemeldet, jetzt unabhängig davon, in der Uniklinik Bonn, dass ich mich nochmal durchchecken. Weißt du, Annette, das Gute, in Anführungszeichen, an dieser Diagnose, die du jetzt bekommen hast, ist, dass du sie jetzt bekommen hast. Man kann diese Krankheit nicht therapieren. Man kann sie nicht heilen. Aber man kann sie minutiös aufhalten, wenn man das früh genug weiß. Ja, ich hoffe, dass du da gut informiert worden bist. Ja, ich zwinge mich auch dazu. Also ich schreibe mir vieles auf, aber bevor ich nachgucke, denke ich erst. Streng erst mein Hirn an. Mhm. Ne? Ich mache auch Sport und. Also da bin ich schon dran. Nimmst du Medikamente auch? Ja, ich bekomme auch ein Medikament, aber das Schlimme, was eigentlich mein Problem ist, dass ich mit meiner Tochter gesprochen habe und auch mit einer gemeinsamen Freundin von uns beiden und habe gesagt, so, wenn der Worst Case kommt, dass ich merke, mir entgleitet so ziemlich alles, dann möchte ich nicht mehr leben. Mhm. Dann möchte ich, dass du mit mir in die Schweiz fährst und dann nimmst du mich zurück mit in der Urne und dann möchte ich, sie wohnt im Westerwald und dann möchte ich, dass meine Asche auf die Pferdewiese streust, so, von mir hast du dann irgendwie Sand rein und buddelst irgendwann, ist mir egal. Okay, aber das ist ja noch so, und dann habe ich mir überlegt, okay, ja, aber seit ich diese Pläne habe, geht's mir besser. Ne? Seitdem kann du ich, was kann hast? Ich mir, seit ich mir überlegt habe, so und so möchte ich das Ach so, haben. Ja, ja. Carpe diem. Seitdem kann ich den Tag. Wobei ich jetzt nicht gar nicht. Erleben, hast ne? du dich erkundigt? Ich weiß gar nicht, ob Dignitas oder Exit Sterbehilfe anbietet im Falle von einer Alzheimer-Demenz. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da mache ich mich aber noch schlau. Mhm. Aber nee, mein, das Problem ist, dass ich mir überlegt habe, dass ich das meiner Tochter zumute. Was zumutest? Dass du Sterbehilfe in Anspruch nimmst? Dass ich, ja. Mhm. Das und hast du mit ihr... Dass sie mich dabei begleitet. Mhm. Ne? Also mit dieser Freundin, nicht sie alleine. Mhm. Ne? Und das ist es, was mich, was ich denke, was ich meiner Tochter nicht zumuten möchte. Liegt es an der Begleitung oder an der Tatsache, dass du irgendwann Sterbehilfe in Anspruch nehmen willst? Nein, dass sie dabei begleitet und dass sie vielleicht dann irgendwann, im Gegensatz zu mir, sehr religiös, dass sie dann vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommt oder, also. Ihr habt darüber noch nicht diskutiert. Sie hat gesagt, Mama, das mache ich. Und damit war das Thema erledigt. Und diese Freundin hat das auch zugesagt. Immerhin. Sie hat nicht versucht, dich davon abzubringen. Sie hat klar gesagt, Mama, das mache ich. Ja. Sonst nichts? Hat sie nicht gesagt, naja, okay, ich hoffe, dass das noch sehr lange hin ist. Und gut, ja, ich habe das verkürzt, ne? Ja, ja, ist klar. Aber es ist nicht weiter groß vertieft worden, weil ich merke, dass sie das sehr stark trifft. Sie hat selbst eine kleine Familie und die sind selbstständig und da gibt es so ein bisschen Familienärger und so weiter und so fort. Ist diese Entscheidung für dich ganz eindeutig schon gefallen, dass du das so machen willst? Ja, ich habe meine Mutter vegetieren sehen. Mhm. Das möchte ich nicht dominieren. Mhm. Und Gott sei Dank hatte sie zum Schluss einen Palliativmediziner und ich war auch dabei. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist menschenwürdig. Nur ist ja die große Frage immer, gerade bei Demenz, wann ist der Zeitpunkt, an dem man sagt, jetzt möchte ich das beenden? Wann ist dieser Zeitpunkt? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich merke nur, dass dieses Vergessen, dass das mehr ist. Also ich kann noch selbstbestimmt leben. Es ist auch geplant, wenn ich so nicht mehr zurechtkomme, wenn ich ja anfange, dass ich die Herdplatte anlasse oder sowas, dann ziehe ich zu meiner Tochter. Also nicht in ihr Haus, aber dahin. Das ist auch schon verabredet. Die Frage nach dem Zeitpunkt finde ich wirklich sehr wichtig, weil wann ist der Zeitpunkt, wo man es selbst für sich entscheidet und wann ist der Zeitpunkt, wo man auch von der Außenwelt noch ernst genommen wird, dass man das bei vollem Verstand entscheiden kann? Das muss ich sehen. Das weiß ich nicht, Damian. Es gibt einen, du weißt, wahrscheinlich einen prominenten Menschen, der sich das Leben genommen hat. Gunter Sachs, der. Ja. Ja, ich erinnere mich, ja. Der hat sich erschossen damals. Ja. Aber das, also mein Thema ist meine Tochter. Mhm. Ich liebe meine Tochter über alles und ich möchte nicht, dass sie den Rest ihres Lebens sich in irgendeiner Form Vorwürfe macht. Oder dass es überhaupt für sie vielleicht zu viel ist. Welche Vorwürfe könnte sie sich machen? Dass sie mich nicht davon abgehalten hat. Mhm. Deshalb finde ich wichtig, Annette, dass ihr gerade über dieses Thema nochmal und eingehend das Gespräch suchen solltet. Gerade jetzt, wo du noch fit bist. Ja. Und auch mit der Freundin oder nur erstmal mit ihr? Ne? Erstmal mit ihr alleine. Ja. Mit der Freundin auch natürlich, klar. Ja. Das ist ja auch ein ganz, ganz schwerer Gang für einen Angehörigen, wenn das denn überhaupt möglich ist in der Schweiz, jemanden doch denn zu begleiten, dabei zu sein. Das ist eine tiefe Erfahrung und Erschütterung für deine Tochter. Ja, ja. Deswegen suche das Gespräch. Taste ab, ob sie das wirklich will. Ja. Ich finde, wenn das dein Wille ist für dein Leben, dann darfst du das auch für dich so entscheiden und du musst nicht aus Rücksicht auf deine Tochter eine andere Entscheidung treffen. Ja. Das finde ich nicht. Du kannst nicht verlangen, dass sie mitkommt, das ist klar. Ja. Aber wenn sie das gerne will und ihre Mutter bei dieser schweren Lebensphase begleiten möchte, dann ist das natürlich sehr schön und auch zu akzeptieren. Rede mit ihr, rede ausführlich, informier dich erstmal rundherum, was alles möglich ist, was ihr machen könnt und sprich mit deiner Tochter. Du sagst, deine Tochter ist religiös. Das heißt, dann wird sie natürlich auch ein Problem mit Sterbehilfe haben, vermute ich. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass sie sehr gläubig ist. Mhm. Siehst du, du weißt gar nicht so viel. Rede mit ihr. Ja. Ich merke, dass ihr zu wenig gesprochen habt. Und du mit deiner Freundin musst du das auch alles genau besprechen. Ja. Lieber Nette, die Sendung ist jetzt gleich rum, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen. Ja. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir, dass du noch lange fit leben kannst. Ich möchte dich noch häufig im Fernsehen sehen. Lieber Nette, alles Gute. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss. In der Technik, Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.